Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Buch Jesaja, Kapitel 26, Vers 20. Geh nach Hause, mein Volk, verschließ deine Türen, verbirg dich eine kurze Zeit, bis der Zorn vorbei ist. Gott segne dieses Wort. Ziel und Zeitrahmen. In diesem Bibelvers hier aus dem Alten Testament lernen wir mehr über Gottes Ziel und Zeitrahmen. Und unser Jesus Christus hat für alle Situationen, egal was es ist, immer ein bestimmtes Ziel und einen Zeitrahmen. Das kann sich auf einen größeren Kontext beziehen, also ob das nun weltweit ist oder regional ist oder persönlich auch ist, ja, oder alles kombiniert auch, ne? Und wir tun gut daran zu verstehen, dass hier der Prophet Jesaja eben die Wiederherstellung Israels verspricht und eben den Leuten anweist, nach Hause zu gehen und die Türen zu verschließen, ja? Denn Gottes Zorn ist da, Gott ist nicht immer zornig, aber manchmal kann es Zorn sein und bestimmte Situationen sind da. Und das ist unsere Einladung, uns ihm unterzuordnen und zu verstehen, dass Gott ein bestimmtes Ziel hat und einen Zeitrahmen in allen Situationen. Und manchmal verstehen wir das nicht und das brauchen wir auch nicht, was da passiert. Wir tun gut daran, uns dann auch zu distanzieren. Manchmal ist das wirklich, ja, physisch, ja, oder körperlich, dass wir uns distanzieren von anderen. Das muss manchmal sein, bis eben Gottes Ziel und Zeitrahmen erfüllt ist, ja. Und wichtig ist zu verstehen, dass das eine Einladung ist für uns, in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus zu wachsen und ihm zu vertrauen, ja. Und nicht, weil wir wollen, irgendetwas wollen oder wir denken, etwas ist so, wenn etwas nun so nicht ist, ja, dass wir dann eilen und dann außerhalb Gottes Willens sind. Also in eigener Kraft irgendetwas versuchen und dadurch eben außerhalb Gottes Willens sind. Und das ist wichtig zu verstehen. Das ist nicht einfach. Das ist wirklich nicht einfach. Und da hilft uns eben die Bibel, Gottes lebendiges Wort, uns zu stärken und uns den Weg zu weisen. Ja, der Heilige Geist hilft uns in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus. Er spricht durch die Bibel in unsere Herzen. Und wir brauchen keine Angst zu haben, dass unser Herrgott uns nicht, wenn zum Beispiel ein Prozess oder ein Vorgang abgeschlossen ist, dass unser Herrgott dann uns vergisst, das zu sagen. Nein, er spricht uns das direkt ins Herz. Aber abwarten und warten ist sehr, sehr wichtig. Und auch wenn zum Beispiel, wenn bestimmte Situationen abgeschlossen sind, Vorgänge vollendet sind und unser Herrgott uns das ins Herz spricht und wir wissen, ja, es ist nun so, dass Gott das so bestellt hat, dann bleibt hier immer noch die Einladung hier, die Türen zu verschließen, auch im Sinne von, dass wir dass wir Zeit mit Jesus Christus verbringen. Ja, dass wir in Gottes Wort sind, uns nicht ablenken lassen von diesem und jenen und dass wir uns zurückziehen in Gottes Wort und im Gebet und unserer persönlichen Beziehung mit ihm wachsen. Und vor allem in der Stille und der Ruhe ihm zuhören, Jesus Christus zuhören. Denn er spricht zu uns durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Ja, das ist die Einladung. Also, auch obwohl nun Zeiten, also wenn Zeiten nun schwierig sind oder nicht, das ist egal davon, ist die Einladung immer, uns zurückzuziehen in der Stille und Jesus Christus zuzuhören, wie er uns in unsere Herzen spricht. Er spricht ständig zu uns, ununterbrochen, ja, und nehmt das zu Herzen und versteht auch, dass Gott immer ein bestimmtes Ziel und einen Zeitrahmen hat für unser Leben, das ist auch oftmals unterschiedlich von Person zu Person, je nachdem, ja, wie auch unsere Vergangenheit war, ja. Und Jesus Christus hilft uns, das zu verstehen, dass er einen bestimmten Plan, ein Ziel und einen Zeitraum für uns hat. Und lieber Jesus, wir danken dir hier, dass du uns hilfst zu verstehen, dass du immer ein Ziel und einen Zeitraum hast. Manchmal erscheint es so, als wenn du nicht da bist oder dass du abwesend bist, aber das bist du nie, denn du bist immer da. Und wir erinnern uns auch hier an Psalm 121, Psalm 121, den wir auch lesen können, und dass du immer da bist, egal wie die Situation ist. Und das macht uns Mut und hilft uns. Und wir danken dir, Herr Jesus, für all das und vor allem für dein Wort, für die Bibel. Wir danken dir und beten dies in deinem Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.